heben ab ins Turbo Mega starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Da hebst du ab. Sperrt ganz schnell eure Muttis rein. Sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr. Der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat. Im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, mit wem ich rede, ist doch klar. Charlie 2000 ist wieder da. Charlie 2000. Lasst doch alles stehen und gehen. Macht dein Radio an. Charlie 2000. Aufgepasst, die Show beginnt. Charlie ist jetzt dran. Charlie. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Wave your flag, wave your flag, wave your flag. Born to a throne, stronger than Rome. A violent throne, all people's own. But it's my own, all I have known. Where I got grown, seek we would roam. Out of the darkness, I came the farthest. Among the hardest survivors. Learn from these streets, it can be bleak. Accept no defeat, surrender, retreat. But we're struggling, fighting to eat. And we're wondering, when we'll be free. So we patiently wait for that fateful. Nachtschwärmer, wir haben wieder Freitag. Das ist auch eine der WM-Hymnen, die zurzeit täglich rauskommen. Run to me on your Maximum Music FM. Clear love, it's not what you need. Tell you that I don't care, but I Release Me. Wir haben 21:09 Uhr. Natürlich haben wir wieder jede Menge Gewinnspiele. Grüße. Und ganz heiße Songs, Remixe ohne Ende. Und viel Spaß, solange mein Schuhverkäufer nicht auftaucht. Go. Und kalt Fettnäpfchen ausgelassen. Heiße Szenen, eiskalter Leitsch. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Erstmal einen begrüßen. Wird auch langsam Zeit. Hallo Al Bundy, Freund und Schuhverkäufer. Ich hoffe, du bist heute ein bisschen besser drauf wie letzten Freitag, ja? Rat mal, was heute im Schulladen war. Ja, da rate ich nur einmal. Du hast wieder Stress gehabt, oder? Hätten wir es dann? Ach, wissen Sie, ich weiß nicht, ob mir dieses Blau gefällt. Ich sage Ihnen, was wir jetzt machen. Wir stellen Sie vor einen Spiegel

Aber jetzt müssen wir erstmal was anderes machen. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Und Service. Eine Verkehrsmeldung, und zwar zwischen Appenweier und Oberkirch, ist eine Vollsperrung. Rückstau bis zur Autobahnabfahrt Appenweier. Ist echt unschlagbar. Ja! Viel Spaß und jede Menge Unsinn. Anschnallen, Leute, jetzt geben wir richtig Gas. Ja! Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel. Hallo Nachtschwärmer, willkommen. Hier geht's ins Wochenende. Oh ja, da habe ich sie. Meine Lieblingsblondine. Ich bin Kelly Bundy. Ja, und wie heißt deine Familie? Ich bin Kelly Bundy. Ja, wissen wir. Unser Name ist Bundy. Ja, B-U-N-D und manchmal Y. Ja, jetzt sind wir bald vollzählig. John Lovers, Summer of Love, 2010. Kelly Blondischer, du stehst hier, was gibt's denn? Erzähl mal, du hast irgendwas auf der Seele, ja? Die wollen, dass ich ein Praktikum mache bei einem öden Sender. Ba. Doch nicht. Oh nein, Einspruch. Ja. Das gibt's nicht. Hold on, it's the start of another weekend. Chance, Betty Davis Eyes Spezialremix. Und nach der nächsten Werbung machen wir dann unser Gewinnspiel. Nach Trevor. Und ich grüße alle, die sich zugeschaltet haben. Seid ihr okay soweit? Oh, ich habe noch einige ganz heiße Sachen musikalisch dabei. Lasst euch überraschen. Jetzt Zugabe, Leute. Ach, du großer Schwindler, kommt er schon. Action, bitte. Hallo, Freunde. What we're gonna do right here is go back. Don't In den Dancecharts drin, die Saison Rockstar und Licht, Light, es werde Licht. Hier geht's ins Wochenende, Nachtschwärmer.

Das ist auf der Höhe von hier aus gesehen. In der Nähe von Schwenningen-Villingen. Mönchweiler Alemannenhalle. Dann Mittwoch, 2. Juni. Das ist wieder ein Tag vor dem Feiertag. Lauinger Malsch. Übrigens, die letzten Lauinger Bilder sind im Internet. Schaut mal unter www.charlie2000.de. Siebter August, MSC Taifun Mörsch. September, Appenweier Schwarzwaldhalle. Und Oktober, Altenheim, Herbert Adam Halle. Da war ich ja früher mindestens einmal im Monat. Jahrelang. Oh je, es ist Zeit für unser Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten aus diesem Mix, der jetzt hier kommt, Nachtschwärmer. Seid ihr mit dabei? Egan Administration in House. I remember radio. Sig 93. We built this city. Have an earthquake a few. E-Mail-Adresse ist studio@hitradio-ohr.de. Und es gibt eine 80er Mix-CD zu gewinnen. Das Spiel beginnt, die Spannung steigt. Es ist wie kurz vor einer Explosion. Genau. I know you want me, you know I want you. 20 und 1 und hier läuft unser Gewinnspiel. Tonight's gonna be a good night. That tonight's Abend, 22.06 Uhr. Jetzt läuft unser Gewinnspiel, aber in den letzten Runden. Es muss jetzt dann reichen nach Schwärmer. Also Mail oder ruft an 0781 504 33 und die 11. Fünf Interpreten wollen wir wissen. Schuhverkäufer, was gibt's denn schon wieder? Er stört schon wieder. Al, was gibt's? Ich bin Bundy. Ja, ja. Al Bundy. Wissen wir ja, ja. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, hoffentlich vom Radio, Al. Oder vom PC. Ich habe mir ja heute schon wieder Gedanken über deine Zukunft gemacht, Al. Weißt du warum? Ich verkaufe Schuhe, okay? Ja, gerade deswegen. Und zwar nicht erfolgreich. Dabei bringe ich mal die ersten Grüße, die hier per Mail eingegangen sind. Der Andi aus Ettlingen grüßt Obernachtschwärmer Charlie. Michael im Studio, der hier nebendran ist. Sowieso Marc Freienhagen, Rebecca Sattler. Die Mitglieder des Kleintierzugvereins Bruchhausen C46. Dann hier DJ Leonardo, den kennen wir. Viele Grüße aus Karlsruhe, gehen zurück. Dann aus Rheinstetten, Mörsch, oha, Finky the Kid, coole Mucke wie früher, Grüße aus Mörsch, gehen zurück. Ein Knaller nach dem anderen. Ich reiß mich jetzt raus hier. Ich zieh raus. Ja, mei, oh, mei, oh, mei. Jetzt Zugabe. Ab morgen wird schön Wetter. Oh, oh, oh, oh. Das macht Fun, das macht Spaß nach Schwärmer. Radio Ohr. Das ist die Ur-Freestyle-Version von Fantasy Girl mit Johnny O.

Nacht schon mal, ich kann es nicht oft genug sagen. Morgen Samstag bin ich in Rheinmünster-Stollhofen. Das ist an der B36. Ganz leicht zu finden. Und der Weg zum Festzelt ist ausgeschildert. Das Zelt ist dekoriert, die Tanzfläche ist fest, also stabil, man muss nicht einfach auf dem Grasboden tanzen. Alles professionell. Und das Fußballspiel Bayern, das ist nebenan zu sehen im Clubhaus auf Großbildleinwand. Das kostet nicht extra. Wunderbar. Eine Woche später, 29. Mai, Mönchweiler. Mönchweiler, Alemannenhalle. Und am Mittwoch, 2. Juni, das ist ein Tag vor dem Feiertag, Lauinger Marsch. 7.8. MSC Taifun. September Appenweier. Oktober Altenheim. Die ganzen Hallen, wo die früher waren, die kommen jetzt alle. Und der DJ Rockhound hat gerade ein Mail geschickt, weil ich nicht alles hier auswendig weiß. Der ist morgen am Arendsee zur Sommerlounge mit 5 Zelten aus 5 Floors. Grüße an Fingi, The Kid, Brownie, Rama, Eckes, Keks und den Leo. Hau rein! Ich soll die neue Tiesto spielen. Aha. Und geht mal auf meine Seite, da könnt ihr die Videos und Bilder sehen und die Termine www.charlie2000.de. Oder besucht mich bei Wer kennt wen nach Schwärmer. Ich warte auf euch. Attention, this recording will blow up in 5 seconds. Prepare all systems for transmission. All systems are online. Determine sample rate options. Options are 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz. Set to native sample rate, 44.1 kHz. Load audio data. Data loading. Decompress audio. Transfer sample rate to 44.1 kHz. Report on progress. Decompression complete. Sample rate transfer complete. All files are verified and ready for transmission. Hit Radio Ohr. Einfach mehr dran. Lots of music in the air. Good vibrations everywhere. Sharing all the good sounds on your radio. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a I came to find ist der WM-Hit. Den habe ich euch schon mal gebracht. Da sind so viele mal Anrufe gekommen. Beziehungsweise Mädels. Die wollten es nochmal hören. Kenan. K-N-A-A-N. Und als nächstes kommt noch ein WM-Song, und zwar Dr. Alban hat einen rausgebracht. Hello Africa. Oh. Schwer in Fahrt. Hey Meister, die sollen jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musikant? Radio. Oh, oh. South Africa. Big up, football lovers. The world unity is football. Unite. Hello South Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello South Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello South Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello South Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. I'm calling on the figures of the pyramid up to join the beast and peace of our fatherland, Africa. Cause with our money we can move the mountains. Drop a personal individual ambition. The earth is within run and there's so much to discover. The African man seems to be everywhere. If there are people in the world who knows the right is never gonna stop the fire burning in my home. Martin Luther King Mandela, they had a dream. Self-evidence and equality for men. Africa for me and Africa for you, the flag. It doesn't really matter where the cat is black or white. What really matters is to catch the mouse. I'd rather do it in an African way. Hello, Africa, tell me how you doing. Hello, South Africa, tell me how you doing. Hello, motherland, tell me how you doing. Hello, South Africa, tell me how you doing. Hello, motherland, tell me how you doing. Africa is indeed making a history. Purified fatherland, African people, cry from a vulture. Stand the fame, cause you're the era of the mankind. You are the dreams, you are the hope, you are the future, you are the past, you are the grandfather of civilization. This is what ends, you want old dog to see. The impossible just takes a little longer. Out of this world and into another world. Hello, South Africa, tell me how you doing. Tell me how you doing. Hello South Africa, tell me how you doing. Hello motherland. starke Wochenende. Welcome ins Wochenende mit Allerbester. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Remix. Wir haben 22.39 Uhr nach Schwärmer. Und jetzt haben wir mal was anderes. Hitradio Ur. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Genau, da gibt es nämlich was. Und zwar auf der B3 zwischen Önsbach und Aachen. Stockender Verkehr wegen Sperrung der Autobahnauffahrt. The music. Ladies and gentlemen, it's start time. Django life, I'm waiting in the open. Native beat that carries on. Burning bright, I fight a blows a signal to the sky. I sit and wonder, there's a message got to you. New York, Tarzan Boy. Baltimora, Pflichtsong, ha? Und wir, mich trifft auch meine Pflicht wieder. L. Er ist wieder deprimiert. Was hast du denn? Wieso trifft mich dieses Schicksal? Ich hätte reich heiraten müssen. Es ist nicht immer so gewesen. Weißt du noch, wie wir jung waren? Nein. Jeden Abend um die Ecken. Wir lebten, wir liebten. Wir haben das Leben in vollen Zügen genossen. Und dann haben wir uns kennengelernt. Das war ein Fehler, ne? Ja, ein Trost hat ja mein Freund, er hat ja einen Nachwuchs. Er hat eine Tochter, die Kelly, und seinen Sohn Bud. Ne? L. Wie war die Arbeit? Ach, wen interessiert's? Wie war die Schule? Wen interessiert's? Gute Antwort. Das ist die richtige Erziehung. All systems are go. Check this out. Taking you back in time. Stop. Play it. Play it. Fühlt ihr euch auch alle ein bisschen schubidubidu? Schubidubidu, schubidubidu, schubidubidu, schubidubidu, schubidubidu, schubidubidu, schubidubidu, schubidubidu. Ja, sogenannte Mami-Witze. Kennt ihr die Nachtschwärmer? Zum Beispiel, Mami, Mami, warum schieben wir den Wagen über die Klippe? Mami sagt, psst, sei still, Vater wird wach. Mami, Mami, ich will nicht nach Amerika. Sei ruhig und schwimm weiter. Genau. Yeah.

Meyer-Landrut. 22.55 Uhr am Abend. Und ich sage ja, hallo Nachtschwärmer. Hier geht's ins Wochenende. Und zwar voll Dampf. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Charlie 2000. Sind Sie bereit für Action und Mystery an der Grenze des Unfassbaren? Sagen Sie später nur nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt. Schnell, hart und verdammt cool. Ist alles im Culture Candela Fieber. Remix, Culture Candela. Ich denke, den kennen die selbst wahrscheinlich gar nicht.

tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Ich kann also a cappella getrennt c'est ton corps, zum Instrumental einblenden, ja? Bouge plus les oreilles. Die Frage ist, auf welchem Platz der Dance Charts ist dieser Song? Alors on chante. Jetzt mache ich die Musik gleich wieder weg. Jetzt. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Nachtschwärmer, was meint ihr? Alors on danse. Und jetzt wieder zu. Alors on danse. Alors on danse. Studio@hitradio-ohr.de. Das ist die Frage des Gewinnspiels. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Und weil es so schön war, bringe ich jetzt mal die aktuelle Version. Auf welchem Platz der Dance Charts? Also nicht der Top 100. Es gibt eine Dance Charts. Auf welchem Platz ist dieser Song? Das möchte ich wissen, Nachtschwärmer. Meldet uns,

auch dem HRO, dem Verein, haben sie echt Mühe gegeben, war super toll. Bilder auf meiner Homepage www.charlie2000.de. Morgen in einer Woche. 29. Mai, Mönchweiler Alemannenhalle. Ich kann es nicht oft genug sagen, das ist im Schwäbische. Nee, von Schwenningen. Am Mittwoch, 2. Juni, Tag vor Feiertag, Lauinger Malsch. Da gibt es auch Bilder vom letzten Mal Lauinger von vor 2 Wochen. Schaut sie euch mal an. Da lohnt es sich zu kommen. 7.8. MSC Taifun, Rheinstetten-Mersch. September Appenweier Schwarzwaldhalle. Oktober Altenheim, Herbert Adamhalle. Jetzt kommen die Termine von DJ Rockhound, außer dass er auf riesengroßen Open Airs ist, aber morgen, da hat man nämlich die Termine nicht geschickt von den anderen. Also, am Arendsee zur Summer Lounge mit 5 Zelten auf 5 Floors. Das ist ja super, hey. Und übrigens, morgen ist neben dem Festzelt, da steht das Clubhaus vom Fußballverein Stollhofen. Und da ist eine Großbildleinwand, da kann man das Fußballspiel anschauen. Was meint ihr? Super, hä? Schon wieder ein ganzer Stoß Grüße kommt nachher. Jetzt kommt nachher eine Freestyle-Session. Genau. Dream. kam die Auflösung des Gewinnspiels bzw. den Gewinner. Die Lösung war Platz 1 der Dance Charts. Das war schon mal vor ein paar Wochen Platz 1, dann ist es kurz zurückgefallen und jetzt ist wieder Platz 1. Der Thomas Benz aus Berghaupten hat gewonnen und ich gratuliere! Wahnsinn! Meine Damen und Herren, wir haben einen Gewinner! Wir haben einen Gewinner! Juhu! You've been. Wir haben 23 Uhr und 33. Hallo Nachtschwärmer. Hier geht's ins Wochenende wie jeden Freitag mit eurem lieben Charlie. Und zwar immer ab 21 Uhr bis 1 Uhr. Und hier geht's mit Exzessen los. Bei Bandys habe ich das Gefühl. Komm jetzt, Schatz, wir tun das. Wir treiben's auf dem Klo, komm. Komm doch, es braucht keiner zu erfahren. Nicht mal du. Das ist doch nicht normal, oder? Also, ich zieh mich jedenfalls aus. Wirf den Film rein, wirf dir einen Pfefferminz rein und dann locken wir die Mumie aus ihrer Gruft. Die Mumie. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi sie mit dran. Absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey! Pirate Radio. Jetzt geht die Party immer richtig los. Conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga, no, you can't control yourself any longer. Time. Stop. Play it. Play it. Play it.

thing I do. I do this for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to new. The true nigga know that the peace come through and never cease. No. We never die, no, we never deceive. No. We multiply like we mathematics. No. And then drop bombs like we in the Middle East. The bomb, bomb, bomb, bomb, the bass drum. Hat der Doktor gesagt? Sie, ich hätte einen Busen wie eine 20-Jährige. Er? Und was hat er über den Arsch gesagt? Über dich haben wir nicht gesprochen. Moment mal! Jetzt hat er es wieder. Okay. Das gefällt ihm natürlich wieder. Komm, komm, gib dir mal einen Keks, dass er ruhig ist. Ich garage wie ein Jamaikanischer Stier. Vor mir, die Axel Schweißband. Da gibt es ja drei Versionen. Und die müsste mal jeder DJ haben, oder? You are disagreeing. Houston, wir haben ein Problem. Sie haben alle ein Problem. Und was ist mit dem Radiomoderator, der völlig durchdreht? Der war einfach zu lange in der Sonne. Balla, balla, verstehst du? Und bloß nicht widersprechen. Schauenbeger, zeig mir die 10 unter den Top 10 der Dancecharts. Wir haben eine Minute vor 12, das ist die richtige Nachtschwärmerzeit. zeig mir die 10. Sean Baker, wir haben 0 Uhr 3. Und hier geht's volle Kanne ins Wochenende. Das hat sogar meinen Freund Al und Damenschuhverkäufer Al Bundy auf die Höhe gebracht. Ja, Al, wie sieht's aus? Im Namen aller Bundys auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Super! Ein affengeiles Programm. Hi! Showtime! Let's get dirty. Shake, shake, shake, shake, shake that ass. Shake, shake, shake. Let's get dirty. Stand up. Stand up. Hands up. Hands up. Stand up. Stand up. Hands up. Hands up. Stand up. Stand up. Hands up. Hands up. Stand up. Stand up. Hands up. Hands up. Zeit für ein paar Grüße nach Schwärmer. Da sammelt sich's hier. studio@hitradio-ohr.de. Also hier, die Irene schreibt: Hallo Charlie, hab nach 18 Jahren Abstinenz deine Radioshow gefunden. Ja, was denn? Einfach klasse, werde gerade 18 Jahre jünger. Hoffe, ich kann den nächsten Samstag im Mönchweiler dabei sein. Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war 1992 in Nussblingen. Im Schwäbischen. Wahrscheinlich wirst du nicht mich an ihn erinnern. Vielleicht. Lass dich sehen dann. Hab für dich bzw. Andi die Schreibarbeit erledigt, als du noch im Kreis Rotzweil unterwegs warst. Liebe Grüße, Irene. Dankeschön, Irene. Jetzt geht's weiter. Nee, bei mir ist erst einen anderen Song bringen. Komm, das machen wir gleich. Guantanamera. Guantanamera. Remix natürlich. Der Sascha aus Mainz. Er freut sich mal wieder live reinzuhören. Er begrüßt seine Verlobte Isabel, die er über alles liebt. Nächster. Hallo Charlie, ich möchte meine Frau Petzi grüßen, die mir letzte Woche den kleinen Lenny zur Welt gebracht. Oh, da gratulieren wir. Und natürlich auch meine beiden Lieblinge Michi und Danny. Und er grüßt uns, der Alex aus Kaps war ja. Dankeschön. Guantanamera. Hier kommt noch was. Meine Freundin Natascha. Der Kieninger Udo schreibt: Meine Freundin Natascha und ich, wir haben uns im Sommer vor 15 Jahren in Eichhalden bei deiner Party kennengelernt. Eichhalden bei Schramberg. Das ist ja der Wahnsinn. Haben in der Zeitung gelesen, dass du wieder on Tour bist. Ich finde das richtig klasse. Waren früher bei sehr vielen Terminen, wo es uns möglich war. Sulgen bis La Rottenburg und so weiter. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, das freut mich aber. Grüße Natascha und Udo. Ja, das gibt ein riesen Wiedersehen da oben im Mönchweiler. Da freue ich mich ganz riesig drauf. Nächster, der Björn. Ich grüße den Thilo aus Ruß ganz herzlich und die Freiburger Hüllebrut e.V. So, nächster. Thilo Uhl aus Rust. Hallo Charlie, ich wünsche mir und dem Ohr-Team ein schönes Pfingstwochenende. Viele Grüße an alle CB-Funker, die ja zahlreich im Hintergrund sitzen und sich gerade die Bässe bis zum Anschlag geben. Super. So, was machen wir jetzt hier? Ah, die Grüße gehen weiter, aber ich muss einen neuen Song bringen. Das ist Jasper Fox. Das ist ein Decknamen von Alex Christensen. Okay, hallo Charlie. Herzliche schwäbische Grüße an dich und die Hörer im Badenerland. Und ganz speziell an meinen guten Freund Thomas K. aus Offenburg, der mich zu deiner Musik und deinem Sender zurückgeführt hat. Olli aus Heilbronn. Schöne Grüße aus dem Bärental. Grüße mal bitte die Turbobiene. Gruß DJ Dedra. Geil, super. Wir haben ja sogenannte Azubis hier. Die müssen einen Bericht machen über eine Reise. Das Zusammenschneiden über eine Reise. Und da haben sie ihre richtigen Probleme. Und ihr hört jetzt bitte zu, was die fertiggebracht haben. Ich fass es nicht. Also die können ja mal suspendiert. Hört mal zu, die Reise nach Italien. Jetzt, wo die Urlaubszeit angebrochen ist, wo das herrliche Wetter den Sommer ankündigt, beginnt wieder, wie alljährlich, die große Völkerwanderung nach dem Süden, gen Italien.

dass ich mir das beste Stück kommt in die Tüte. Mach's mit. Kondome schützen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.gibaidskeinechance.de. Ich hab Rap für dich. Beatbox, Hip-Hop für die Ohren. Das Magazin rund um Rap, Graffiti, Beatboxing, Breakdance und DJing. Interviews, Hintergrundberichte, Reportagen und vieles mehr. Immer donnerstags von 21 bis 23 Uhr bei Hitradio Ohr. Präsentiert von Fanartisch, Store Offenburg, Gerberstraße 13. Dein Laden für künstlerische Auftragsarbeiten, Cans, Marker, Sneakers und Streetwear. So, Naschwärmer, da bringen wir nochmal die Termine. Und zwar heute Abend, heute Samstagabend. Da bin ich ja froh, dass Sie übermorgen nichts haben, Pfingstsonntag. Sonst würde ich alt aussehen gegen Culture Candela. Auf jeden Fall, morgen Naschwärmer. Entschuldigung, heute. Heute Samstagabend ist Charlie 2000 in Rheinmünster-Stollhofen im Festzelt. Früher war ich ja, im Sommer, weiß ich wie viel Festzelten. Das ist mein erstes. Nach langer Zeit, da freue ich mich ganz arg drauf. Und ich hoffe, er kommt zahlreich. Die Tanzfläche ist befestigt natürlich, ganz klar. Schöne Deko im Zelt. Das wird euch gefallen. Das Fußballspiel Bayern, das wird parallel nebenan im Clubhaus vom Fußballverein übertragen auf Großbild. Kostenlos. Das nur nebenbei. Allen Dankeschön, die letzten Samstag in Greffern waren. Am Samstag darauf, Samstag 29. bin ich in Mönchweiler. Alemannenhalle, Mönchweiler im Schwäbische. Ihr Schwabe. Ihr müsst kommen. Doch, das ist eine Revival im Schwäbischen. Bin gespannt. Am Mittwoch, den 2.6., Tag vor Feiertag, ist der liebe Charlie im Lauinger Tanzrestaurant. Tanzrestaurant. Lauinger. Legendär. Seit 100 Jahren. Und da ist echt gut. Geht mal rein und schaut auf meiner Seite die Bilder an. Und bei YouTube steht auch ein Video davon. Dann 7.8. MSC Typhoon, September Appenweier, Oktober Altenheim, Herbert Adam Halle, früher ist die Festhalle. So, DJ Rockhound ist am Arendsee. Da fährt er jetzt bald los, denke ich. Da braucht man nämlich 6 Stunden. Mit 5 Zelten auf 5 Floors. Oh, da geht aber der Punk ab, hey. Und nächste Woche gibt es Neues vom Neubau in Aachen. Aha. Ja, Charlie 2000 ist wieder da. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, geil. Nachschwimmer, da habe ich einen neuen Song von Jürgen Drews und Atzen. Ja, da bin ich ja von den Socken. Wie kam das zustande, Nachschwimmer? Da hören wir gleich mal rein. New. Yeah.

ein Remix. Aber der Song ist eigentlich aus den 70ern. Man glaubt es nicht, Nachtschwärmer. Jetzt Zugabe, Leute. Ach du großer Schreck, da kommt jetzt schon. Action, bitte. Hallo, Freunde. What we're gonna do right here is go back. What time is it? It's time for... Super stark. 0 Uhr und 41 nach. Super, jetzt habe ich noch eine kleine neue Vorstellung. mein Freund. Ja, lass die Finger da weg. Du sollst nicht am Mischpult rumfingern, Herr. Hä? Lass die Finger von meiner Frau. Ach so, das war die Retourkutsche. Aber ich mag doch gar nichts. Heißt der Song. Und wisst ihr, an was das angelehnt ist? Da gab es mal in den 90ern I Believe und Pullover und so, die ganzen Hausgeschichten. Da war das der ganz dicke Renner. Und, dass wir uns das vorstellen können, gnadenlos wie ich bin, bringe ich das jetzt. Und ich finde das Alte ist besser als das Neue.

Das war auch ein Knaller aus den 90ern. Fred from Desire und wieder neu aufgemischt. Ja, 0:55. Mir läuft die Zeit davon nach Schwärmer. Al, wie sieht's aus? Hey, wie geht's und steht's? Wie es geht und steht? Das müsste man dann dich fragen, ne? Ja, Al war bei einer Wahrsagerin. Ach nee. Hört mal, was sie gesagt hat. Ich gratuliere Ihnen, Mr. Bundy. Sie werden bis ans Ende Ihres Lebens Damenschuhe verkaufen. Dann bist du ja wieder abgefertigt, oder? Dann reicht's dir für heute. Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Das war's bei Charlie 2000. Heute am Freitag wieder, immer von 21 bis 1 Uhr. Habt ein schönes Pfingstwochenende. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein und heißt es Bühne.